Narrenfreiheit? Das ist ein Luxus, den sich nur diejenigen leisten können, die nicht in echter Verantwortung stehen. Hier oben in der Firmenchefetage herrschen Kontrolle und Ordnung. Alles andere wäre der Anfang vom Ende. Narrenfreiheit? Das klingt positiv anarchistisch in meinen Ohren. Fast schon libertär. Aber Vorsicht, sie ist vielleicht nur ein Vorwand, um Macht zu missbrauchen und sich vor Rechenschaft zu drücken. Narrenfreiheit kann wie ein Rausch sein. Für diejenigen, die sie genießen, oft berauschend, aber für die anderen gefährlich. Wir müssen ständig darauf achten, dass solche Freiheiten nicht auf Kosten der Belegschaft gehen. Wenn Sie mich fragen, gibt es keine echte Narrenfreiheit. Es ist mehr Schein als Sein. Am Ende sind wir alle an Regeln gebunden. Egal wie sehr wir das Gegenteil glauben wollen. Die Geschäftsführung erfordert ein klares Hirn und noch klarere Prioritäten. Auch wenn es manchmal unpopulär ist. Schließlich kann nicht jeder ein Dirigent dieses Chaos sein. Man nennt uns als Betriebsräte die Stimme der Vernunft oder auch des Widerstands, je nachdem, wen Sie fragen. Ich sehe es als meine Aufgabe, die scheinbar Unerschütterlichen ins Wanken zu bringen. Natürlich immer mit Stil und Substanz. Ich bin die pragmatische Seite des Betriebsrats. Ein Diplomat in Arbeitsschuhen. Wer behauptet, ich hätte keine Geduld, hat mich nie in einer Verhandlung erlebt. Oder unterschätzt, wie weit mein Sarkasmus reicht. Manchmal fühle ich mich wie eine Mischung aus Kaffeeträgerin und Geheimwaffe. Jeder Anruf, jede Tasse, alles ist Teil eines komplexen Machtspiels, in dem ich die Funktion der Chefsekretärin innehabe. Natürlich werde ich versuchen, mit allen prächtig auszukommen. Solange Sie akzeptieren, dass wahre Kompetenz und Entscheidungsfähigkeit ausschließlich bei mir liegen. Es kann durchaus gewinnbringend sein, mit Menschen wie Executive Director Freudenberg zusammenzuarbeiten. Vorausgesetzt, wir lassen unsere Anliegen nicht unter den Teppich kehren. Zusammenarbeit ist wichtig, solange man dem Betriebsrat genug Raum lässt, um die wahren Interessen der Belegschaft zu vertreten. Die kennen wir nämlich ziemlich gut. Ich werde mich bemühen, allen gerecht zu werden. Besonders, wenn man nicht vergisst, wer hier eigentlich die Seele unserer Firma verkörpert. Nehmen Sie die Tasse bitte noch mit raus, Frau Andersen. Sie haben doch noch eine Hand frei, oder? Aber natürlich, Herr Dr. Freudenberg. Hat Ihnen denn mein Kaffee heute geschmeckt? Ja, zum Glück. Vielen Dank. Sie haben sich sicher gesagt, bei den unangenehmen Gästen, die der Direktor heute empfangen muss, mache ich ihm lieber einen schönen, starken Kaffee, nicht wahr? Ach, ich finde, jetzt übertreiben Sie aber ein wenig, Herr Dr. Freudenberg. Wenn ich die Frau Schmidt-Paulsen und den Herrn Wessel in der Kantine treffe, sind die beiden jedenfalls immer sehr nett. Das kann man nicht anders sagen. Nur gut, dass ich die dort nicht treffen muss. Obwohl das ja leider auch wieder den Nachteil hat, dass das Essen immer schon fast kalt ist, wenn ich es mir hier nach oben ins Büro kommen lasse. Naja, immer noch besser, als da unten jeden Mittag dem versammelten Betriebsrat über den Weg laufen zu müssen. Die Herrschaften warten übrigens schon im Vorzimmer. Sie sagten ja, ich soll sie dort ruhig ein bisschen sitzen lassen. Als Mitglied der Geschäftsleitung dieser Firma werde ich mir schließlich wohl noch in Ruhe die Haushaltsdebatte im Fernsehen zu Gemüte führen dürfen, wenn ich das für richtig halte. Es ist ja wohl deren Problem, wenn die sich so unverschämt früh anmelden, gleich nach der Mittagspause. Das war doch wirklich wieder einmal die pure Bosheit von dieser Schmidt-Paulsen, unser Gespräch um 12:45 anzusetzen. Die weiß doch ganz bestimmt genau, dass eine Haushaltsdebatte um diese Uhrzeit gerade am spannendsten wird. Soll ich den Fernseher ausschalten, Herr Direktor? Drehen Sie nur den Ton ab, wir wollen es nicht übertreiben. Außer deren ständigen, überflüssigen Betriebsratsbeschlüssen muss ich schließlich auch noch ein paar andere Dinge im Kopf haben. Das dürfen die ruhig einmal mitbekommen. Damit haben Sie sicher recht, Herr Dr. Freudenberg. Ich sag Ihnen was. Sie würden garantiert am liebsten selber die Führung hier übernehmen und meine Kompetenz ganz einfach untergraben, nachdem Sie zuvor erst einmal ordentlich für Chaos gesorgt haben mit Hilfe Ihrer sogenannten Mitbestimmung. Bitte beruhigen Sie sich doch, Herr Direktor. Dass die da draußen gleich zu zweit anrücken, beweist uns doch eigentlich nur, dass die sich offenbar alleine nicht zu Ihnen trauen. Da werden Sie sicherlich ein leichtes Spiel mit denen haben, diesen Wichtigtouren vom Dienst. Die Firmeninteressen kann alleine nur derjenige vertreten, dem ausschließlich das Wohl des Unternehmens am Herzen liegt und nicht das der Parasiten, die sich da tagtäglich in seinen Eingeweiden tummeln. und die etwa so leicht zu ersetzen sind wie eine Tube Zahnpasta. Sie werden diesen Herrschaften, die da in ihrem Vorzimmer darauf warten, ihnen ihre kostbare Zeit stehlen zu dürfen, heute einmal zeigen, was eine Hake ist. Frau Andersen, schicken Sie mir die Damen und Herren vom Betriebsrat jetzt bitte herein. Gerne, Herr Direktor. So ein Aufwand für unsere eigenen Leute, idiotisch. Wenn Sie jetzt bitte reinkommen möchten, der Herr Dr. Freudenberg hat nun Zeit für Sie. Wie schön. Na, wir sind ja beinahe schon alte Bekannte, nicht wahr? Frau Schmidt-Paulsen und der Herr Wessel vom Betriebsrat. Guten Tag. Guten Tag. Es ist irgendwie beruhigend zu wissen, dass Sie sich in regelmäßigen Abständen immer mal wieder meiner erinnern. Nehmen Sie doch Platz, bitte. Danke. Ja, wir haben in letzter Zeit wirklich oft miteinander zu tun, das stimmt. Wenn auch die Anlässe leider nicht immer... Und fallen Sie dem Herrn Direktor doch nicht gleich mit der Tür ins Haus, Frau Schmidt-Paulsen. Bei der Bedeutung unseres heutigen Anliegens, da müssen wir ihn schon etwas behutsamer angehen. Sein Wort hat doch schließlich Gewicht hier oben in der Unternehmensführung. Aber es ist nicht ausschlaggebend. Was wollen Sie? Sie haben sich hier neu eingerichtet, stimmt's? Das fällt mir jetzt auch gerade auf. Sah doch vor ein paar Wochen noch ganz anders aus, Ihr Büro. Oh, Sie haben neuerdings auch Familienfotos auf Ihrem Schreibtisch stehen. Das in dem großen Rahmen da rechts. Wer ist das? Ist das Ihre Frau? Selbstverständlich ist das meine Frau. Meinen Sie vielleicht, ich stelle mir hier auf meinen Schreibtisch ein Bild von meiner Geliebten? Also, von der brauche ich wirklich kein Foto in meinem Büro. Ich kann sie schließlich jederzeit hierher oder sonst wohin bestellen, wenn mir danach ist. Dafür habe ich eigens eine der Firmenlimousinen abstellen lassen. Es muss einfach alles ein wenig Stil haben, finden Sie nicht? Wie romantisch. Und so praktisch, wenn es noch dazu automatisch auf Kosten des Betriebes geht. Das lässt sich wohl schlecht vermeiden. Oder denken Sie etwa, ich zwacke die Mittel für diesen Luxus meiner Frau von ihrem Wirtschaftsgeld ab? Also bitte, ganz so skrupellos bin ich dann doch wohl auch wieder nicht. Jedenfalls haben Sie hier einiges verändert. Ja, ich habe einen Schwenk zurück von Fichtenholzmöbeln zum guten alten Chrom gemacht. Und das natürlich auch nicht ohne Hintergedanken. Mhm. Unser Unternehmen stellt schließlich Automobilkomponenten her. Mhm. Da wirken Einrichtungen, die aus den in letzter Zeit ja leider immer weiter zurückgehenden Waldbeständen hergestellt werden, auf Gesprächspartner, die mich hier in meinem Geschäftszimmer aufsuchen, vielleicht doch etwas provokant. Provokant? Die Frau Andersen hat mich auf diesen Widerspruch hingewiesen. Und ich muss sagen, wo sie recht hat, hat sie recht. So blank polierte, chromige Möbel, die wirken wirklich sehr seriös, finde ich. Mhm. Da merkt man außerdem auch gleich, dass in diesem Büro ein ordnungsliebender Geist am Wirken ist. Ne? Ach ja, die Ordnung. Damit kann man die Leute wohl immer noch am besten dran kriegen. Die stehen drauf und die haben auch nie irgendwann mal genug davon. Das wird im Allgemeinen leider unterschätzt. Aber wieso kommen ausgerechnet Sie mir eigentlich mit Ordnung? Als ob ich in dieser Beziehung von Ihnen etwas lernen könnte. Im Gegensatz zu den Räumlichkeiten Ihres Betriebsrates werden Sie hier bei mir mit Sicherheit auf keinen einzigen Bürogegenstand stoßen, der sich nicht auf dem für ihn vorgesehenen Platz befindet. Keine Anarchie in der Unternehmensführung? Das ist jetzt aber eine herbe Enttäuschung. Ich dachte immer, wo dem Geschäftsvorstand in dieser obersten aller Etagen doch nun wirklich niemand mehr auf die Finger zu schauen wagt, da würde hier vielleicht so etwas wie eine Art gehobene Narrenfreiheit herrschen. Wie kommen Sie auf den weltfremden Gedanken? Wir würden hier oben niemanden gegenüber Rechenschaft ablegen müssen. Die Wirtschaftsprüfer unseres Mutterkonzerns geben sich in meinem Büro geradezu die Klinke in die Hand. Absolut enervierend, das können Sie mir glauben. Und demnächst werden Sie sogar noch mehr Besuch bekommen. Warum? Der Betriebsrat hat am 14. September einstimmig die Einberufung einer Ethikkommission für unsere Firma beschlossen. Nicht doch. Also fairerweise muss man aber wohl noch dazu sagen, dass die Frau Schneider-Peters und der Herr Bergmann-Rickard bei der Abstimmung nicht anwesend waren. Da werden Namen scheinbar als Trophäen gehandelt. Herr Freudenberg, bitte. Es erschwert unsere Arbeit im Betriebsrat durchaus enorm, wenn zwei so erfahrene Fachkräfte wie die Frau Schneider-Rickert und der Herr Bergmann-Peters uns nicht unterstützen können. Aber das geht im Augenblick leider wirklich nicht. Die beiden nehmen nämlich gerade ihren wohlverdienten Mutterschaftsurlaub. Ihren Mutterschafts- und ihren Bildungsurlaub. Ja, natürlich. Um nun noch einmal auf unsere Kommission zurückzukommen. Deren Wirkungsfeld wird naturgemäß natürlich eher in den oberen Planungs- und Management-Etagen angesiedelt sein. Also auch bei Ihnen. Das hört sich interessant an. Schön, dass es Ihnen gefällt. Aber wirklich nötig wäre es nicht. Und es ist wirklich schon beschlossene Sache? Ja, seit ungefähr 2 Monaten. Widerstand ist zwecklos. Gegen den Betriebsrat allerdings. Da gebe ich mich keinen falschen Hoffnungen hin. Reine Zeitverschwendung. Wie realistisch Sie sein können. Ethikkommission? Das ist auch wieder so ein neumodischer Begriff. Ethik? Ethikkommission. Halten Sie mich jetzt doch bitte nicht für ungebildeter, als mir Ihre Betriebsratskollegen das ohnehin schon unterstellen. Sie Ärmste. Ich möchte Sie beide aber bezüglich Ihrer Wortwahl hier in meinem Wirkungsbereich vorsorglich schon einmal bitten, sich mit solchen Ausdrücken wie Moral, Anstand, Ethik und wie auch immer möglichst zurückzuhalten. Wieso denn das? Verstehen Sie mich da bitte nicht falsch. Soweit ich weiß, steht in Bezug auf solch eine Wortwahl doch bis heute der endgültige wissenschaftliche Beweis dafür, dass die Inhalte solcher Begriffe ökonomische Vorgänge nicht eventuell doch negativ beeinflussen können, noch aus. Das ist ja wirklich ein Ding. Eine gewisse Penibilität diesbezüglich können Sie mir also guten Gewissens gerne als betriebstechnische Risikominimierung anrechnen. Noch Fragen? Was genau verstehen Sie bitte unter dem Begriff betriebstechnische Risikominimierung? Das ist zur Abwechslung wirklich mal eine interessante Frage. Danke, Herr Direktor. Sie bringt uns bei diesem Problem nur leider nicht weiter. Letztes Jahr war es die moderne Kindertagesstätte, die auf einmal existenziell wichtig sein sollte für... Na, wofür wohl schon? Warten Sie mal. Ich weiß sogar noch, wie Sie das damals begründet hatten. Für die soziale Reputation unseres Unternehmens innerhalb der Automobilzulieferbranche. Und, meine Herrschaften, ist diese überaus kostenintensive Einrichtung jetzt vielleicht auch nur annähernd ausgelastet? Auch wenn Sie das vielleicht anders sehen, Herr Direktor, das war damals in der Tat für das menschliche Klima innerhalb unseres Betriebes ein enorm wichtiges und zudem prestigeträchtiges Projekt. Wenn der Firmenvorstand uns außerdem für unser Unterfangen lediglich ein betriebseigenes Gebäude direkt an einer stark befahrenen Schnellstraße zur Verfügung stellt, dann müssen insbesondere Sie sich jetzt auch nicht wundern, wenn es meistens leer steht. Waren Sie nicht damals eigentlich sogar für die Zuteilung der Räumlichkeiten zuständig? Ganz richtig. Ich erinnere mich nur zu genau daran, weil mir dieses Projekt damals schon enorm gegen den Strich ging. Und jetzt wird diese pompöse Tagesstätte nicht einmal genutzt. Aber das Gebäude wird nicht mehr lange leer stehen. Das kann ich Ihnen versprechen. Spätestens nächsten Frühling wird dort wieder gearbeitet. Toll. Der einfache Angestellte neigt heutzutage leider dazu, nicht mehr so recht zu wissen, was das Richtige für ihn ist. Eine traurige Tatsache, die Ihr Verein sich immer schamloser zunutze macht, anstatt die Leute einfach ihre Arbeit tun zu lassen. Arbeiten, arbeiten. Aus Ihrem Mund hört man aber auch das ganze Jahr über fast ständig nur dieses eine Wort arbeiten. Und was steckt dahinter? Sinnlos irgendwie, sich darüber Gedanken zu machen. Bei Leuten wie ihm ist es doch jedes Mal dasselbe, die Gier nach Macht und Geld. Irgendwo in unserer Firma müssen ja schließlich die Gewinne erwirtschaftet werden, die unser eifriger Betriebsrat dann sogleich wieder mit vollen Händen zum Fenster hinauswerfen darf. Sie sind aber heute wirklich schlechter Laune, Herr Freudenberg. Was läuft denn nicht bei Ihnen? Buckeln Ihre Untergebenen vielleicht in letzter Zeit nicht mehr so, wie Sie es von Ihnen immer gewohnt waren? Herr Wessel! Tja, dafür könnte natürlich auch ein bisschen unser letztes Flugblatt über das Missmanagement in unseren Vorstandsetagen und die skandalöse Überbezahlung einiger unserer Führungskräfte verantwortlich sein. Das hat wahrscheinlich den einfachen Angestellten ein wenig gegen ihresgleichen aufgebracht. Habe ich nicht recht? Was soll denn das wieder heißen? Gegen meinesgleichen? Sie halten sich jetzt wohl auch noch für was Besseres, wie? Vielleicht ärgert es ihn ja auch nur, dass das Sekretärin im Betätschen in letzter Zeit so hartnäckig von uns geahndet wird. Insbesondere seitdem wir gegen seinen erbitterten Widerstand unser Beratungsbüro für die Opfer solcher Übergriffe eingerichtet haben. Ein toller Erfolg und eine richtige klasse Idee. Ich erinnere mich, eines Ihrer wirklich lobenswerten Projekte gegen die Diskriminierung der Frauen am Arbeitsplatz. Das ohnehin übliche Mobbing beeinträchtigt die Produktivität unserer Mitarbeiter ja auch nur mäßig. Allenfalls -10 oder 20%. Aber mit Ihrer neuen Einrichtung sorgen Sie jetzt ja für richtige Zwietracht in unseren Büros. Gratuliere. Da sind wir auch mächtig stolz drauf. Glaube ich Ihnen gerne. Und nun ist es also eine Ethikemission. Als ob die Umwelt durch die von uns mitproduzierten Autos nicht eigentlich schon genug zu leiden hätte, nicht wahr? Kommission, Herr Freudenberg, Kommission. Sie meinen das ernst, was? Wir stehen hundertprozentig dahinter. Naja, zumindest klingt es ja nicht so kostspielig wie Ihre sonstigen Einfälle. Und wir werden sicher alle lange etwas davon haben. Ist das nicht schön? Es wird nicht wieder so teuer, das versprechen Sie mir? Keine Sorge, Herr Direktor. Bei dieser Einrichtung wird es schließlich vornehmlich um fixkostenunabhängige Wertvorstellungen gehen. Ach, Werte. Oh, entschuldigen Sie bitte. Gehört dieses Wort etwa auch auf Ihre Liste unerwünschter Ausdrücke? Es ist dank Ihrer Hilfe soeben neu darin aufgenommen worden. Einstimmig. Von mir. Da hat meine Sekretärin gleich wieder etwas zu tun, die Liste zu vervollständigen. Auf diese Weise kommt die Frau Andersen vielleicht endlich auch mal auf andere Gedanken und rennt nicht ständig in ihr gemeingefährliches Belästigungsbüro. Gemeinnützig? Sie meinen unser gemeinnütziges Büro? Das wird mir ohnehin langsam unheimlich, dieses Getue. Unheimlich? Ich werde Ihnen beiden demnächst eine Kopie des fertigen Werkes zuschicken, wenn Sie einverstanden sind. Aber jederzeit? Die innerbetriebliche und, sagen wir mal, innerhierarchische Kommunikation in unserem Unternehmen darf doch keinesfalls aufgrund solch banaler Verständigungsschwierigkeiten aufs Spiel gesetzt werden. Große Klasse, Frau Schmidt-Paulsen. Treffender hätte ich das jetzt auch nicht formulieren können. Es ist wirklich bemerkenswert. Ich auch nicht. Und das stimmt Sie nun wahrscheinlich nachdenklich, ne? Nein, seltsamerweise überhaupt nicht. Na, dann ist doch eigentlich alles in Ordnung. Könnte man meinen, ja. Nur mal so nebenbei, warum läuft hier eigentlich die ganze Zeit der kleine Fernseher auf Ihrem Aktenschrank? Seit ich hier in Ihrem Büro sitze, sehe ich dann neben Ihnen einen unansehnlichen Mann nach dem anderen wichtigtuerisch gestikulieren. So ohne Ton haben solche Vorstellungen richtiggehend etwas Verzweifeltes an sich, finden Sie nicht? Das ist die Haushaltsdebatte im Bundestag. Ich ahnte es. Der Herr Freudenberg wird schon wissen, warum er den Apparat laufen lässt. Aber ohne Ton? Hoffentlich verpassen Sie jetzt wegen uns keine rhetorische Glanzleistung, Herr Direktor. Jemand, der über eine ausgeprägte Menschenkenntnis verfügt und darüber hinaus in aller Bescheidenheit ein erfahrener Beobachter des tagespolitischen Geschehens ist, der benötigt bei so einer Debatte keinen Ton. Das muss ja wirklich ein außergewöhnlicher Mensch sein. Von wem um Himmels Willen redet er da bloß? Frau Schmidt-Paulsen. Dem verraten Mimik und Körpersprache der Akteure alles, was er über die Gesprächsdramaturgie wissen muss. Nicht zu vergessen die unzähligen Schweißperlen auf den Stirnen der Redner, soweit männlich, und die hochrot anlaufenden Köpfe, die dem Zuschauer vermöglicht so etwas wie Engagement vorgaukeln sollen. Frau Betriebsrätin, wenn man Ihnen so zuhört, könnte man leicht den Eindruck gewinnen, Sie hätten etwas an unserer demokratischen Streitkultur auszusetzen. An unästhetischen alten Männern, die nach wie vor die Geschicke dieses Landes bestimmen, habe ich etwas auszusetzen. Nach was für unsachlichen Kriterien bilden Sie sich eigentlich Ihre Meinung, Frau Schmidt-Paulsen? Ist doch wahr. Tja, also in diesem Fall stimme ich, denke ich, mit Ihrer Sicht der Dinge zur Abwechslung einmal nicht überein, Frau Kollegin. Und ich bin mir auch gar nicht so sicher, ob Sie, unsere Bundestagsabgeordneten, nicht vielleicht doch insgeheim ein bisschen bemitleiden. Bemitleiden? Warum sollte ich das wohl tun? Wenn Sie sich einmal die Alltagsarbeit eines Abgeordneten oder einer Abgeordneten vor Augen halten, gewinnen Sie dann nicht den Eindruck, dass das ein ganz frustrierender und nervtötender Beruf sein muss? Verstehe ich Sie da richtig? Mir sollen also diese überbezahlten Personifizierungen gesellschaftlichen Stillstandes auch noch leid tun, oder wie? Ich meine, wie die sich da alleine schon gegenseitig anöden im Fernsehen. Das merkt man doch richtig auch als Zuschauer, finden Sie nicht? Naja, kann schon sein. Und das wohl möglich 7 Tage die Woche. Das politische Leben kommt doch schließlich auch an Sonntagen nicht zur Ruhe. Sowas kann man doch auch mal anerkennen. Wenn Ihnen das wirklich so imponiert, warum unterstützen Sie mit dem Betriebsrat dann nicht auch die Forderung der Unternehmensführung nach Flexibilisierung der Arbeitszeiten? Wonach? Wenn es zum Beispiel nach mir ginge, bräuchten unsere Angestellten in dieser Beziehung denen von Ihnen bewunderten Politikern in nichts nachzustehen. Kann ich mir vorstellen. Wenn Sie uns dann auch bezahlen wie Politiker. Oh, das könnte Ihnen so passen. Wie? Ich glaube außerdem nicht, dass die Frau Schmidt-Paulsen den Politikern ihre üppigen Diäten neidet. Ja, das ist mir schon klar. Es macht mich langsam ehrlich gesagt etwas nervös, Herr Wessel, dass Sie mir ständig erklären wollen, was ich Ihrer Meinung nach denke. Oh, das tut mir leid. Aber um diese Dauerbelastung für unsere Parlamentarier noch einmal aufzugreifen, die muss doch die Lebensqualität dieser Leute ganz schön senken. Da kann ich mich eigentlich sogar ganz gut reindenken. Niemals abschalten zu können mit der Familie in der sauer verdienten Villa im Grün. Mhm. Ständig bereit, irgendwelchen neugierigen Journalisten ihre hyperkritischen Fragen zu beantworten. Immer auf der Hut vor noch so einem parlamentarischen Untersuchungsausschuss, der penetrant versucht, irgendwelche verloren gegangenen Steuermillionen aufzuspüren. Naja, das muss doch absolut deprimierend sein. Ich glaube fast, Ich habe Sie bis eben völlig falsch eingeschätzt, mein lieber Herr Wessel. Also ich für meinen Teil kann es da ja nachvollziehen, wenn unsere gewählten Volksvertreter unter dieser Belastung zu harten Drogen greifen müssen, um das Tag für Tag durchzustehen. Sie meinen, man sollte Kokain gesetzlich endlich freigeben oder wenigstens Hasch? Wäre auch langsam an der... Ach was, wenn man es genau nimmt, ist es doch eigentlich alles Kinderkram. Drogen für asoziale zu Kurzgekommene. Ich denke dann natürlich an die Stoffe, die den menschlichen Geist, beziehungsweise das, was von ihm noch übrig geblieben ist, wirklich zu beflügeln vermögen. Macht und Korruption, aber Macht vor allem. Als Rauschmittel? Als Aufputschmittel. Darauf hätte ich eigentlich auch kommen können. Herr Wessel, Sie sehen mich empört. Und alle, ich bin sicher alle, die dagegen zu Felde ziehen, die sich entrüsten und darüber Enthüllungsberichte publizieren, die sind doch im Grunde nur neidisch und frustriert, weil sie nämlich genau wissen, dass sie selber während ihres durchschnittlichen irdischen Daseins niemals in den Genuss dieser Wundermittel kommen werden. Das ist ja schon nicht mehr einfach nur links, das ist ja richtig kriminell. Ein wirklich interessanter Gedanke, Herr Wessel. Sie meinen also, aus den ständigen Presseattacken gegen bestechliche Parlamentarier spricht lediglich so etwas wie Futterneid? Ja, genau. Futterneid. Wenn man diesen Medienleuten mal tatsächlich selber solche beflügelnden Stoffe anbieten würde, gegen die sie in ihren Berichten ständig wie wild wettern, was meinen Sie wohl, würden die tun? Sie würden wohl der Versuchung erliegen. Zweifeln Sie daran? Allerdings. Nein. Eigentlich nicht. Das wäre doch aber irgendwie fast auch verständlich, wo diese Wundermittel schließlich dermaßen ungerecht unter der Bevölkerung verteilt sind. Das ist doch unfair dem einfachen Bürger gegenüber. Meinen Sie nicht? Naja, unfair ist das vielleicht schon, das kann sein. Man hat sich wahrscheinlich auch einfach nur schon zu sehr daran gewöhnt, dass eine bestimmte Elite da halt Privilegien genießt. Das geht ja nun schließlich auch nicht erst seit gestern so. Sollte man denn jetzt nicht langsam daran gehen, diese Stoffe einer breiteren Öffentlichkeit zugänglich zu machen? Sie beide legen es wohl heute darauf an, mich ja in eine Herzattacke zu treiben, was? Einer breiteren Öffentlichkeit zugänglich machen? Ja, warum eigentlich nicht? Karrierebesessene Tankwärter. Und eine bestechliche Stewardessen. Machtsüchtige Kanalisationsarbeiter. Geldgeile Empfangsdamen, rücksichtslos aufstrebende Taxifahrer. Korrupte Masseusen. Intrigante Briefträger. Irgendwie ja ganz schön menschenverachtend, wie Sie so daherreden, Herr Direktor. Ach ja, finden Sie? Aber wenn man den Tücken des modernen Alltags auf die Spur kommen will, dann darf man wohl nicht zimperlich sein. Damit haben Sie ja scheinbar überhaupt keine Probleme, so wie ich Sie jetzt gerade kennengelernt habe, Herr Wessel. Ich muss schon sagen, ich bin richtig ein wenig überrascht von Ihnen. Ich auch. Und dabei mache ich mir ja durchaus von Zeit zu Zeit auch meine Gedanken über den Zustand unserer Gesellschaft. Naja, entschuldigen Sie bitte meine Offenheit, Herr Freudenberg, aber dabei werden schon keine revolutionären Theorien herauskommen. Ich glaube, in der Hinsicht brauchen wir uns alle keine Sorgen zu machen. Woher wollen Sie eigentlich wissen, dass ich nicht ab und an mitten in der Nacht aufwache und um verloren gegangene Ideale trauere? Aber bevor Sie damit richtig ernst machen, genehmigen Sie sich aus Ihrer Hausbar wahrscheinlich noch rasch einen kleinen Schlummertrunk, was? So viel steht vermutlich fest. Wegen solch eines unerwarteten Anfalls von Moralempfinden wächst man jedenfalls bestimmt nicht extra seine Ehefrau auf. Die muss ja wahrscheinlich auch dringend Kräfte sammeln für ihre ausgedehnten Shoppingabenteuer am nächsten Tag. Was hatte der Herr Wessel vorhin noch gesagt, von wegen Futterneid? Ach, wissen Sie, ich kann mich beherrschen, Herr Freudenberg. Ja, in der Tat. Und das enttäuscht mich jetzt direkt ein wenig. Ich hätte ja jetzt zumindest auf eine kleine Anspielung von Ihnen gewartet, dass ich meiner Frau diese, übrigens auch in meinen Augen, überflüssigen Konsumeskapaden doch bestimmt nur deshalb finanziere, um so mein schlechtes Gewissen ihr gegenüber wegen meiner Geliebten zu kompensieren. Naja, davon gehe ich ohnehin aus. Nehmen Sie es mir bitte nicht übel, aber tun das nicht sowieso alle erfolgreichen Männer, die trotz ihres Erfolges immer noch in erster Ehe verheiratet sind? Dass Sie es nur wissen, Frau Schmidt-Paulsen, eine Mitarbeiterin, auf deren Ansicht nicht etwas geben würde, könnte mich mit solch anzüglichen Bemerkungen wahrscheinlich sogar ernsthaft in Verlegenheit bringen. Ach, und ich habe Sie auch noch bei einem Ihrer Lieblingsthemen unterbrochen. Sie wollten uns doch gerade etwas über den Verfall der Werte erzählen, nicht wahr? Tut mir leid. Ich glaube, bei Ihnen beiden wäre das ohnehin vergebliche Liebesmühe. Also, dass die alten Werte eines Tages, vielleicht nach einer gewaltigen Naturkatastrophe oder einem erneuten Weltkrieg, wieder aus der Versenkung auftauchen werden, das halte ich jedenfalls für eine Illusion. Dann verweilen wir eben noch ein paar Dekaden lang bei den modernen Drogen. Noch leisten diese kleinen Helfer schließlich ganze Arbeit. Wer wollte das bestreiten? Hören Sie sich doch nur einmal an, wie gut Sie heute wieder in Fahrt sind, unsere Volksvertreter. Ich hätte mein Diktiergerät unauffällig mitlaufen lassen sollen. Da hätte ich jetzt etwas in der Hand, um Sie beide von Ihren Posten entheben zu lassen. Wirklich schade. Ein vielbeschäftigter Mann wie Sie kann eben nicht an alles denken. Genau aus diesem Grunde ist das in diesem Land vom Gesetzgeber ja auch dementsprechend geregelt, dass der Betriebsrat die jeweilige Unternehmensführung bei ihrer Arbeit unterstützen soll. Und das ist oft auch durchaus sinnvoll, damit durch einen überforderten Geschäftsvorstand so schnell wenigstens kein allzu großer wirtschaftlicher Schaden entstehen kann. Sehr richtig. Denn Fehlentscheidungen mit finanziellen Folgen für das Unternehmen müssen ja vor allem die Arbeiter und Angestellten mit ihren Lohntüten ausgleichen. So gesehen nehmen wir ihm doch sogar noch ein Stück Verantwortung ab. Ich glaube, manchmal dessen sind Sie sich gar nicht richtig bewusst, Herr Freudenberg. Tja, kann denn sowas angehen in einer aufgeklärten Zeit? Ein auffälliges Diktiergerät übrigens, was Sie da haben. Beeindruckend und sicher nicht ganz billig. Und unbenutzt bei so einer einmaligen Gelegenheit. Tja, Herr Direktor, jammern hilft da ja nun auch nicht mehr. Wo Sie doch wussten, dass Ihre Widersacher vom Betriebsrat Sie heute besuchen kommen, da hätten Sie sich wirklich besser darauf vorbereitet. Mhm. Aber es kam ja gerade eine so ungemein spannende Bundestagsdebatte im Fernsehen. Und bohren Sie doch nicht auch noch in der Wunde. Das ist heute offenbar eben einfach nicht mein Tag. Des einen Freud ist des anderen Leid. Jetzt wird mir aber langsam die Luft knapp hier drin. Sie beide haben doch sicher nichts dagegen, wenn ich für ein paar Minuten das Fenster öffne. Aber bitte? Seit wann sind Sie denn unter die Frischluftfanatiker gegangen, Herr Direktor? Irgendwie nicht so ganz passend bei der Funktion, die Sie innehaben. Dass Sie aber auch bei jedem beliebigen Anlass gleich dogmatisieren müssen, Herr Wessel. Sie sind manchmal wirklich ein etwas anstrengender Zeitgenosse. Tut mir leid, es sagen zu müssen. Und überhaupt, was meinen Sie eigentlich damit, bei meiner Funktion, die ich innehabe? Na, in dieser Branche, der Automobilzulieferindustrie. In unserer Branche, Herr Wessel. Auch Sie beide verdienen Ihr Geld letztendlich durch die Produktion und den Absatz von Automobilen. Man könnte manchmal wirklich meinen, Sie hätten das vergessen. Darauf habe ich gewartet, dass Sie uns das vorwerfen. Wo wir doch eigentlich alle zusammenarbeiten sollten in unserem Betrieb und nicht gegeneinander. Ach ja, das viel zitierte gemeinsame Boot, in dem wir angeblich alle zusammensitzen sollen. Die Unternehmensführung und die Angestellten friedlich vereint und sich gegenseitig abwechselnd am Ruder. Ein wirklich idyllisches Bild, das muss ich zugeben. Ja, wirklich sehr anheimelnd. Seltsam lediglich, dass Sie diese putzige Metapher eigentlich immer nur dann herbeizitieren, wenn es Ihnen darum geht, der Belegschaft irgendwelche einschneidenden Sparmaßnahmen, die natürlich allesamt auf deren Kosten gehen, zu verkaufen. Ich rede einen kurzen Moment lang von der Natur, der frischen Luft und Sie denken natürlich wie immer sofort ans Geld, Frau Schmidt-Paulsen. Was denn eigentlich für frische Luft? Also ich muss sagen, was auch immer für ein Gasgemisch da gerade durchs Fenster hier hereinkommen mag, die Bezeichnung Luft ist dafür vielleicht doch etwas hochgegriffen. Das kommt von diesen verdammten Schornsteinen da drüben. Das sind unsere, Frau Schmidt-Paulsen. Ist mir durchaus bewusst, Herr Freudenberg. Und die rauchen auch für Sie, Frau Schmidt-Paulsen. Das weiß ich auch. Was wollen Sie damit sagen? Ich glaube, der Herr Direktor spielt auf dieses komische Loch da über uns in der Stratosphäre an. Der Betriebsrat beachtet in allen seinen Entscheidungen konsequent die Aspekte des Umweltschutzes. Das wissen Sie genau, Herr Freudenberg. Aber das Ozonloch bekommen Sie auch nicht mehr gestopft. Könnten Sie jetzt bitte das Fenster endlich wieder schließen? Mir wird langsam kalt. Aber gerne. Jetzt hat es uns aber gegeben. Gönnen wir ihm doch seinen kleinen Triumph. Wenn er uns unbedingt das Loch unterjubeln möchte, damit kann ich leben. Ist ja eigentlich auch kalter Kaffee. Was murmelten Sie da eben sehr richtig? Die Frau Schmidt-Paulsen fragte mich nur gerade, ob wir beide Sie wohl so sehr gereizt haben, dass Sie uns heute gar keinen Kaffee anbieten, Herr Freudenberg. Den bringt die Andersen doch sonst immer automatisch, wenn ich hier eine Unterredung habe. Ich glaube fast, da stimmt was nicht. Herr Direktor, bitte entschuldigen Sie vielmals. Ich unterbreche ja nur äußerst ungern Ihre Besprechung. Sie stören uns wirklich nicht im Geringsten, Frau Andersen. Wir haben sogar gerade von Ihnen gesprochen, die Dame und der Herr vom Betriebsrat, stimmt's? Richtig. In Verbindung mit Kaffee. Ach, Herr Direktor. Was machen Sie denn für ein besorgtes Gesicht, Frau Andersen? Ich fürchte, Ihnen wird hier etwas gar nicht gefallen. Ist etwa diese verdammte Kaffeemaschine wieder mal kaputt? Es gibt leider Probleme in der Fertigungsplanung. In der Fertigungsplanung? Kann ich denn hier auch frei sprechen, Herr Dr. Freudenberg? Aber Frau Andersen, ich bitte Sie. Natürlich können Sie hier frei sprechen. Das ist schließlich mein Büro hier. Ich dachte nur, naja, ich meine... Nun übertreiben Sie mal nicht Ihre bedingungslose Loyalität Ihrem Chef gegenüber Frau Andersen. Gegenüber dem Herrn Direktor. Mein Gott. Der Herr Freudenberg ist auch unser Chef, Frau Andersen. Verdammt, warum hatte ich jetzt wieder das Band nicht mitlaufen? Schon wieder eine Gelegenheit verpasst. Und was immer Sie dem Direktor, unserem Herrn Direktor, auch mitzuteilen haben, Frau Andersen, früher oder später wird der Betriebsrat davon ohnehin Wind bekommen. Das ist mir durchaus bewusst, Frau Schmidt-Paulsen. Es ging mir eben auch nur darum, die Zeitspanne zwischen diesem Frühjahr und diesem später im Sinne von Herrn Dr. Freudenberg ein wenig zu maximieren. Ach so. Meine Chefsekretärin ist doch wirklich eine Perle. Ach, Herr Direktor. Wenn ich Sie nicht hätte, Frau Andersen. Ja, was wäre denn dann? Was für eine Frage, Frau Kollegin. Das ist doch wohl sonnenklar. Dann würden Wichtigtuer wie wir wahrscheinlich in Kürze die Führung in diesem Laden übernehmen. Und zwar, indem wir die Kompetenz unseres Herrn Direktors ganz einfach untergraben, nachdem wir vorher natürlich erst einmal ordentlich für Chaos gesorgt haben, dank unseres Mitbestimmungsrechts. Sehr richtig. Das würden wir tun, ohne zu zögern. Herr Freudenberg. Schon gut, Ingeborg, ein Zufallstreffer, weiter nichts. Was denn nun schon wieder für ein Zufallstreffer? Ewig diese paramilitärischen Kraftausdrücke bei Männern in den Führungsetagen. Frau Andersen, Sie wollten uns etwas aus der Fertigungsplanung berichten. Herr Direktor, es gab da einen Vorfall. Da ist etwas geschehen. Wenn sich in dieser Abteilung alle so schwer tun, auf eine einfache Frage zu antworten, dann kann ich die Kostenexplosion in den Führungsetagen unseres Unternehmens allmählich direkt nachvollziehen. Sowas muss sich ja aufs Arbeitstempo niederschlagen. Sehr treffend bemerkt, Herr Kollege. Diese Mehrausgaben sollten Sie fairerweise allerdings nicht nur an rhetorisch unterqualifizierten Mitarbeitern festmachen, sondern ebenso am Missmanagement unserer Direktoren. Ich hatte schon befürchtet, Sie würden mich diesmal ganz vergessen bei Ihrer Hasstirade auf die Entscheidungsträger unseres Unternehmens, Frau Betriebsrätin. Demnächst unterstellen Sie mir womöglich noch, ich wäre neidisch auf Ihre verantwortungsvolle Position hier oben. Darauf warte ich ja bloß. Ist das denn nicht eigentlich überflüssig? Liebe Frau Andersen, würden Sie uns jetzt bitte endlich verraten, was Sie vor ungefähr 10 Minuten dazu bewogen hat, die Unterredung Ihres verehrten Herrn Direktors mit zweien seiner unwürdigen Betriebsräte zu unterbrechen? Sagen Sie uns, was Sie uns aus der Fertigungsplanung erzählen wollten, bevor Ihnen der Herr Freudenberg vorzeitig das Wort abgeschnitten hat. Tun Sie es, Frau Andersen, damit das alles hier möglichst bald ein Ende hat. Da ist doch dieser Ingenieur, dieser Herr von Lindern. Ich kann mich schwach entsinnen. War das nicht der, der beim letzten Betriebsausflug in die Lüneburger Heide diesen Aufstand gemacht hat, dass unbedingt auf Plastikbecher und Plastikteller verzichtet werden müsse, wegen der Umwelt? Ja, richtig. Ich kann mich auch schwach entsinnen. So ziemlich jeder, der den Ausflug seinerzeit mitorganisiert hatte, war dafür. Nur einer natürlich nicht. Lassen Sie mich raten, der Herr Freudenberg etwa? Sie mussten das ganze Geschirr ja auch nicht transportieren und hinterher dann noch abwaschen, Frau Schmidt-Paulsen. Was da damals allein beim Transport alles zu Bruch gegangen ist an guten Tellern und Tassen. Und die Kantine hat dafür sogar extra noch eine Sonderschicht einlegen müssen. Die hätten den einen Abend ja vielleicht auch ganz gerne mal frei gehabt. Genau, das hätte wirklich nicht sein müssen. Wenn wir uns Gedanken über unsere Umwelt machen und versuchen sie, soweit es in unseren Möglichkeiten liegt, zu schonen, dann tun wir das doch vor allem auch für unsere Kinder. Und soweit ich mich erinnern kann, haben Sie doch auch eine ganz reizende Tochter, Frau Andersen. Auto fahre ich aber trotzdem. Der Herr von Lindern sorgt also wieder einmal für Schwierigkeiten. Habe ich Sie da richtig verstanden, Frau Andersen? Ja, so könnte man es nennen, Herr Direktor. Schlimm? Er hat versucht, an mehreren Stellen des Betriebsgeländes ein Flugblatt unter die Leute zu bringen. Er hat es auch an einigen Wänden befestigt. Das geht doch wohl zu weit. Dafür haben wir schließlich unser Hausblatt. dass manche Leute aber auch immer eine Extrawurst gebraten haben müssen. Noch dazu war der Inhalt dieses Flugzettels, glaube ich, ein wenig problematisch. Haben Sie ihn gelesen? Sein Bereichsleiter hat ihn mir am Telefon vorgelesen. Der Inhalt war irgendwie sehr mathematisch, fand ich. Dann liest ihn doch bestimmt keiner. Warum die Aufregung? Weil es irgendwie schlüssig klang. Das meinte auch der Herr Strubecker eben am Telefon. Und deshalb sollte ich Ihnen Bescheid sagen. Bekommen Sie den Inhalt vielleicht irgendwie noch zusammen? Der Herr von Lindern plädiert darin, glaube ich, für ein Umdenken in der Automobilindustrie. Er meint, man müsse mehr Geld in die Entwicklung schadstoffärmerer Verbrennungsmotoren investieren. Ist das alles? Seine Devise lautet in etwa, und jetzt wird es irgendwie kompliziert, finde ich, wie wir unsere Umwelt heute um 10% weniger mit Abgasen belasten, damit unsere Kinder morgen eine um 1% weniger zerstörte Ozonschicht vorfinden werden. Kein sehr eingängiger Slogan, wenn Sie mich fragen. Dafür aber äußerst leichtfertig, wenn man bedenkt, dass die öffentliche Meinung in letzter Zeit von den Massenmedien durch unseriöse und futuristisch anmutende Studienbelege ohnehin schon gnadenlos in Richtung Elektroauto getrieben wird. Und das, wo die Absatzzahlen unserer Branche mittlerweile schon im zweiten Quartal rückläufig sind. Ach ja, der Herr Strubecker meinte, er sei vor allem deshalb so aufgebracht, da der Herr von Lindern ihm übermütig mitgeteilt hätte, dass er nächste Woche in einer Talkshow im ersten Programm Gelegenheit dazu erhalten würde, seine Thesen einem größeren Publikum zugänglich zu machen. Verdammt, das geht an die Substanz. Schau mal einer an, das begreifen sogar Sie, dass uns so ein amoklaufender Weltverbesserer bei der derzeitigen desolaten Auftragslage gerade noch gefehlt hat. Und für solche Disziplinlosigkeiten muss unser Unternehmen in Arbeitsplätzen zahlen, Frau Schmidt-Paulsen. Sie entschuldigen mich. Frau Betriebsrätin, Sie sind ja mit einem Mal so ruhig. Machen Sie sich etwas Sorgen, Frau Kollegin? Es wird schon nicht so schlimm kommen. Es ist ja noch Zeit bis zu der Talkshow. Da werde ich mich vorher mit dem Herrn von Lindern noch einmal ganz in Ruhe unterhalten. Vielleicht ist er ja auch ganz einfach nur ein wenig unterbezahlt. Nein, nein, das ist es nicht. Nur dieser Slogan, der stimmt mich irgendwie etwas nachdenklich. Ich weiß auch nicht, warum. Die Frau Andersen wird sicher gleich wieder hereinkommen und Entwarnung geben. Sie telefoniert bestimmt gerade mit dem Herrn Strubecker. Ein fähiger Bereichsleiter übrigens. Der hat die Situation wahrscheinlich schon längst wieder im Griff. Es geht mir wirklich enorm gegen den Strich, aber ich muss zugeben, dass ich diesen Vorfall, so wie er sich uns im Moment darstellt, doch irgendwie als beängstigend einstufen muss. Tatsächlich? Da kommt so ein einfacher Ingenieur daher, will sich auf einem Gebiet profilieren, welches zu vertreten man doch eigentlich getrost dem Wechselspiel zwischen der Unternehmensleitung und der Arbeitnehmervertretung überlassen sollte und bringt damit am Ende noch Arbeitsplätze in Gefahr. Arbeitsplätze, die zu beschützen, eine unserer edelsten Aufgaben darstellt, Herr Wessel. Herr Dr. Freudenberg, die Situation scheint sich zuzuspitzen. Berichten Sie bitte, Frau Andersen. Der Herr Strubecker war am Apparat. Er sagte, die Kollegen des Herrn von Lindern seien äußerst aufgebracht. Er meinte, sie seien kurz davor, den Ingenieur zu lynchen. Eine fähige Abteilung. Herr Freudenberg, das geht aber nicht. Ich muss hier als Betriebsrätin auf die körperliche Unversehrtheit meines Schutzbefohlenen bestehen, auch wenn mich dessen Tat selber erschüttert. Das gebe ich inzwischen ja zu. Die erschreckt selbst mich, muss ich sagen, diese Realitätsferne einiger Mitarbeiter. Sie haben recht, Frau Andersen. Die können unsere Angestellten wirklich getrost uns überlassen. Die Entwicklung von ökonomischen Visionen und die Entwicklung von ökologischen Visionen. Ja. Das sehen wir ja jetzt alle, was dabei herauskommt, wenn die Kompetenzen nicht eindeutig voneinander abgegrenzt sind. Nun versuchen Sie bitte nicht, sich mit Äußerungen, die ausnahmsweise einmal nicht den gesunden Menschenverstand beleidigen, bei mir einzuschmeicheln, Herr Wessel. Richtig, den haben Sie ja heute noch gar nicht herbeizitiert, den berühmt-berüchtigten gesunden Menschenverstand. Das hätte mich auch gewundert, wenn der jetzt völlig außen vor geblieben wäre. Hätten Sie mal besser vor einem halben Jahr nicht so einen Widerstand organisiert, als es darum ging, unser innerbetriebliches Netz von Überwachungskameras zu vervollständigen. Och. So wie Sie damals gegen uns gewettert haben, hätte man ja fast meinen können, durch dieses Vorhaben würden die allgemeinen Menschenrechte in unserem Unternehmen bedroht. Die Betriebsleitung mit ihren Kameras, tut mir leid, das grenzt für mich wirklich schon fast an Verfolgungswahn. Wäre unser Netz heute komplett, dann wären wir auf die Aktivitäten dieses Verrückten vielleicht schon frühzeitig aufmerksam geworden und hätten ihn von seinem verantwortungslosen Handeln noch rechtzeitig abhalten können. Aber Herr Direktor, Ich wollte doch damals lediglich verhindern, dass Sie Ihre Kameras auch in den Toiletten anbringen. Das hätten wir ganz dezent getan. Und die Kameras waren ja schließlich auch schon bezahlt. Aber da sind wir Ihnen mit dem Betriebsrat doch wirklich entgegengekommen, als Sie damals anfingen herumzujammern, was Sie mit den teuren Geräten in den anstellen sollten. Die hängen doch jetzt gut in den Abstellkammern. Ich weiß gar nicht, was Sie eigentlich wollen. Also im Moment ist es wohl dringend erforderlich, die Situation in der Fertigungsplanung zu entschärfen. Der Meinung bin ich auch. Ja, natürlich. Das wird dann ja wohl wieder hauptsächlich an mir hängen bleiben. Auf Sie wird dieser Pöbel sicher hören, wenn Sie da jetzt nach unten gehen und für Ruhe sorgen, Herr Direktor. Mal sehen, was ich tun kann. Aber da wäre noch etwas. Ich darf doch hoffentlich davon ausgehen, dass Sie beide sich heute ausnahmsweise in Ihrer Eigenschaft als Betriebsräte etwas zurückhalten. Warum das denn bitte? Stichwort Deeskalation, Herr Wessel. Deeskalation? Mit Verlaub. Ich glaube, davon verstehen wir vielleicht etwas mehr als Sie, Herr Direktor. Was dort unten von Ihnen erwartet wird, ist Autorität. Das psychologische Fingerspitzengefühl, das fällt dann doch wohl eher in den Aufgabenbereich von Frau Schmidt-Paulsen und mir. Das glaube ich aber auch. Ach ja? Ich denke schon, Herr Freudenberg. Bleibt vielleicht nur die Frage, auf wen eine Belegschaft, die um die angespannte Lage auf dem Arbeitsmarkt weiß, in solch einer kritischen Situation, wie sie der engagierte Herr von Lindern jetzt herbeigeführt hat, besser zu sprechen ist. Auf eine Arbeitnehmervertretung, die uns ihre Tagträume von einer besseren Umwelt mit Hilfe von Motoren, die zu erschwinglichen Preisen herzustellen, wir wohl in 10 Jahren noch nicht in der Lage sein werden, nachweislich in unserer letzten Hauszeitschrift dokumentiert hat. Oder auf eine Unternehmensleitung, die solche Sperenzchen den dafür auch bezahlten Wissenschaftlern überlässt. Was soll das heißen? Sie beide bleiben hier in meinem Büro. Ich werde allein in die Fertigungsplanung gehen und dort für Ruhe sorgen. Es wäre mir sehr daran gelegen, dabei auf Ihre Unterstützung verzichten zu können. Tut mir wirklich leid, Ihnen beiden das so hart ins Gesicht sagen zu müssen. Geschenkt. Es tut Ihnen leid. Geschenkt. Frau Kollegin, beruhigen Sie sich doch bitte. Ich glaube, der Herr Freudenberg hat recht. Wir sind doch auch daran interessiert, dass hier bald alles wieder seinen geregelten Gang geht. Genau genommen ist es ja auch der reine Zufall, dass wir jetzt schon von der ganzen Sache erfahren haben. Daraus wollen wir doch keinen Nutzen ziehen. Das haben wir doch überhaupt nicht nötig. Wir könnten endlich einmal rechtzeitig vor Ort sein, wenn die Angestellten wieder einmal verarscht werden sollen von hier oben. Wo hab ich denn jetzt die vorletzte Nummer unserer Teutonic Wheels? Die Februar-Ausgabe. Die kann doch noch nicht im Altpapier sein. Frau Andersen? Lassen Sie es gut sein, Herr Direktor. Sie haben mich schon überredet. Schon? Ich habe seltsamerweise auch überhaupt kein Bedürfnis mehr, in die Fertigungsplanung zu gehen. Mir ist im Gegenteil plötzlich ganz mulmig zumute. Ich befürchte fast, mir wird übel. Wahrscheinlich haben Sie vorhin ein wenig zu lange gelüftet, Herr Direktor. Stimmt, das war vielleicht wirklich etwas zu viel des Guten. Das kam mir auch schon so vor. Warum haben Sie denn nichts gesagt, Frau Schmidt-Paulsen? Ich hole Ihnen ein Glas Wasser, Frau Betriebsrätin. Nun übertreiben Sie mal nicht, das bisschen Rauch. Kommen Sie, legen Sie sich doch ein bisschen auf die Couch da. Ich bin sicher, der Herr Freudenberg hat nichts dagegen. Aber nicht im geringsten. Unter diesen Umständen würde ich selber am liebsten hierbleiben und der Frau Schmidt-Paulsen etwas zur Seite stehen. Das kann ich mir vorstellen. Wir kennen uns eigentlich ganz gut inzwischen. Ich meine, trotz allem. Gehen Sie jetzt, lieber Herr Direktor. Sie werden vielleicht wirklich gebraucht da unten. Frau Kollegin, haben Sie etwa Fieber? Ich bin so bald wie möglich wieder zurück. Hier, trinken Sie, Frau Schmidt-Paulsen. Das wird Ihnen gut tun. Kommen Sie bitte, Frau Andersen. Wir beide werden jetzt mal nach dem Rechten sehen in der Fertigungsplanung. Ja, Herr Dr. Freudenberg. Lass knacken, die Nacht ist kurz. Ist Ihnen wirklich nicht wohl, Michaela? Absolut nicht. Sie dachten, ich spiele das nur? Ich war mir nicht ganz sicher. Wahrscheinlich ist es die Kombination aus schlechter Luft und diesem plötzlich unerklärlichen Stimmungsumschwung. Der kam allerdings ziemlich unerwartet, auch für mich. Wie schnell sich das Blatt doch wenden kann. Bis vor ein paar Minuten hatten wir beide die Lage noch völlig im Griff und dann passiert auf einmal so etwas. Oh, das kann einen doch richtig verunsichern. Finden Sie nicht, Dieter? Da haben Sie recht. Mit einem Mal ist dieser Freudenberg wieder auf der Höhe. Dabei hatte ich gedacht, wir hätten uns dieses Mal von einer besonders unnachgiebigen Seite gezeigt. Na, wenigstens unsere Kommissionen konnten wir bei ihm durchboxen. Auch keine Selbstverständlichkeit, wenn man seine Laune vorhin bedenkt. Mir wäre es wichtiger gewesen, dem Herrn von Lindern beizustehen. Naja, wird schon nicht so schlimm kommen. Das glaube ich auch. Aber wissen Sie, was mir gerade so durch den Kopf geht? Nein. Wenn das nun doch ein Scherz war, angefädelt von der Andersen. Die beiden sind schließlich ein eingespieltes Team. Vielleicht haben sie vor unserem Termin diese Geschichte abgesprochen. Und was hätten Sie Ihrer Meinung nach davon? Heute ist doch Freitag, nicht? Sicher. Es ist inzwischen 2 Uhr nachmittags. Der Direktor bringt das glatt fertig und lässt uns beide hier mit schlechtem Gewissen in seinem Büro schmoren, während er bereits Feierabend macht und nach Hause fährt oder was weiß ich, ins Hotel. Das halten Sie für möglich? Oh, dem traue ich alles zu. Liegt sein Diktiergerät eigentlich noch auf dem Schreibtisch? Schon, aber wie kommen Sie jetzt darauf? Das werden Sie gleich sehen. Geben Sie bitte mal rüber. Michaela, meinen Sie nicht, Sie sollten sich noch ein wenig schonen? Deshalb bitte ich Sie ja, soll ich vielleicht selber aufstehen? Ich habe kein so gutes Gefühl dabei. Nur ein kleiner Spruch, damit wir das letzte Wort haben. Warten Sie mal. Oh, mir fällt gerade nichts ein. Herr Freudenberg, tut man denn so etwas? Geht man so mit seinen Angestellten um? Haben wir das so auf dem Managerseminar für Führungskräfte gelernt? Wissen Sie, was Sie uns können? Meinen Sie, dass das jetzt richtig war, Michaela? Oh, es hat mir jedenfalls gut getan. Wie sagt man doch gleich, der Zweck heiligt die Mittel. Es hat mir richtig den Druck von meinem Magen genommen. Legen Sie das Ding bitte wieder auf den Schreibtisch. Das ist sicher besser so. Geben Sie her. Hören Sie? Ich glaube, Freudenberg kommt wieder zurück. Ach, lässt er sich noch einmal sehen? Jetzt bin ich ja mal gespannt. Na, ich kann wirklich nur hoffen, dass die Sache mit dem Diktiergerät nicht irgendwie nach hinten losgeht. Ach, was? Herr Direktor, Sie haben uns also doch nicht vergessen. Wir befürchteten schon, ich meine, der Herr Wessel und ich. Oh doch, für einige wenige Augenblicke habe ich sogar Sie beide vergessen. Das will wirklich was heißen. Und? Geht es Ihnen wieder besser, Frau Schmidt-Paulsen? Ja, ein wenig, danke. Aber Sie machen ja so ein sorgenvolles Gesicht, Herr Freudenberg. Was ist denn nun geschehen da unten? Ich bin leider zu spät gekommen. Was? Herr Direktor, bitte. Sie erlauben sich doch jetzt keinen Scherz mit uns, oder? Sie sehen die Frau Schmidt-Paulsen wirklich ziemlich geschwächt dort liegen. Das ist doch inzwischen alles irgendwie kein Spaß mehr. Also ein Spaß war das für mich ohnehin nie mit Ihnen beiden. Ich gebe ja gerne zu, wir beide sind vorhin irgendwie auch nicht gerade zimperlich mit Ihnen umgegangen. Ach, so weit sind Sie schon. Aber es sollte doch für jedes Spiel unter zivilisierten Menschen ein gewisses Limit festgelegt sein, ja? Eine Schmerzgrenze, meinen Sie nicht? Herr Wessel, Sie verschätzen sich ganz offenbar im Ausmaß dieser menschlichen Tragödie, an der wir wohl alle miteinander nicht ganz unschuldig sind. Der Herr von Lindern wird unserer Firma keine Unannehmlichkeiten mehr bereiten können. Verstehen Sie? Ah. Das ist ja entsetzlich. Allerdings. Haben Sie wirklich nichts mehr für ihn tun können? Ersparen Sie mir bitte eine Beschreibung seines Anblicks, als ich in der Fertigungsplanung eintraf. Genauer gesagt im Treppenhaus. Da kam leider jede Hilfe zu spät. Ja. Das hat mir auch der Betriebsarzt versichert. Die Frau Andersen ist auch ganz betroffen. Und seine Arbeitskollegen, was sagen die? Die Mitarbeiter dort decken sich natürlich gegenseitig. Obwohl ich so meine Zweifel habe, ob die Erklärung mit dem Arbeitsunfall, die der Herr Struwecker seltsamerweise recht schnell parat hatte, der Polizei wirklich schlüssig erscheinen wird. Glauben Sie mir, Frau Schmidt-Paulsen, ich hätte dem Herrn von Lindern auch lieber eine Gehaltserhöhung gegeben. Aber je weiter Sie sich in einem Unternehmen herabbegeben, auf desto drastischere Methoden zur Verteidigung der Besitzstände werden Sie dort stoßen. Das klingt wirklich deprimierend. Und wegen solcher Neandertaler bekämpfen sich Menschen, die eigentlich von einem Schlag sind wie wir drei, untereinander nun schon seit einigen Jahren. Aber Frau Kollegin... Verzeihen Sie mir bitte diesen einen Moment der Schwäche, Herr Wessel. Brauchen Sie vielleicht noch ein Glas Wasser? Nein, danke. Tja, meine Herrschaften, so stellen Sie sich uns also dar, die Arbeitsbedingungen der auslaufenden 20er. Daran werden wir uns wohl alle miteinander gewöhnen müssen. Sind denn wenigstens diese Flugblätter beseitigt? Ich meine aus Pietät natürlich. Die sind sämtlichst von der Bildfläche verschwunden, keine Sorge. Da haben Ihre Schutzbefohlenen wirklich ganze Arbeit geleistet. Alle Achtung, Frau Betriebsrätin. Ich sehe schon, der Herr Direktor ist heute wohl nicht mehr an einem harmonischen Arbeitstagsausklang interessiert. Können Sie denn inzwischen wieder aufstehen, Frau Schmidt-Paulsen? Ja, ich muss raus hier. Ich nehme an, wir werden uns jetzt in der nächsten Woche öfter sehen, Herr Freudenberg. Das wird wahrscheinlich der Fall sein. Auf Wiedersehen, Herr Direktor. Wiedersehen. Ein frohes Wochenende, Herr Direktor. Alles, was recht ist, Frau Schmidt-Paulsen. Ich bin gespannt, wie Ihnen schwarz steht, Frau Betriebsrätin. Herr Freudenberg, tut man denn so etwas? Geht man so mit seinen Angestellten um? Haben wir das so auf dem Managerseminar für Führungskräfte gelernt? Wissen Sie, was Sie uns können? Ich kann Ihnen von nun an das Leben schwer machen, Frau Schmidt-Paulsen. Ich habe in dieser ganzen Geschichte mit Herrn von Lindern und der Fertigungsplanung eine kleine, unbeauftragte Regiearbeit geleistet. Selbstverständlich ganz im Sinne der Firma. Ich hoffe, Direktor Freudenberg regt sich nicht darüber auf, sollte er davon erfahren. Es war alles äußerst diskret und überaus effektiv. Da gab es dieses zufällige gemeinsame Abendessen mit Frau Grube-Stösser vom Fernsehen, die, mit der man immer so ungezwungen plaudern kann. Und da erwähnte ich beiläufig unseren Herrn von Lindern, dass er halt diese Vorliebe für umweltfreundliche, aber wirtschaftlich ziemlich ruinöse Motorenentwicklungen hat. Ein Mann mit Prinzipien, habe ich gesagt, aber vielleicht nicht unbedingt der Richtige für unsere Branche. Sie hat natürlich sofort angebissen. 2 Tage später rief sie mich an und meinte, sie hätten da eine Talkshow, die genau solche Visionäre sucht. Und ich habe sie nicht davon abgehalten, Herrn von Lindern dafür vorzuschlagen. Ist ja auch gar nicht meine Aufgabe, oder? Parallel dazu ließ ich in der Firma strategisch ein paar Sätze fallen. Nicht direkt über Herrn von Lindern, natürlich nicht, aber über unbedachte Ideen und ungezügelten Idealismus in der Fertigungsplanung. Bei vielen Kollegen genügt bereits ein Funke und sie entzünden ein ganzes Feuer. Ein bisschen Verstimmung hier, ein bisschen Missgunst da und schwupps war Herr von Lindern nicht mehr der angesehene Ingenieur, sondern der Übereifrige, der allen den Job komplizierter macht und Arbeitsplätze gefährdet. Und als dann diese Flugblätter aus dem Nichts auftauchten, ohne dass ich etwas dazu beigetragen hatte, da konnte ich es mir nicht verkneifen, den Herrn Struwecker ganz beiläufig darauf hinzuweisen, wie kontraproduktiv die für unseren wirtschaftlichen Erfolg wären. Herr Struwecker ist ein loyaler Mann. Er hat die Belegschaft sofort eingeschworen. Es war fast zu einfach. Die empörten Kollegen haben Herrn von Lindern quasi Stantepede in den Abgrund gestoßen, ohne dass ich auch nur einmal persönlich die Bühne betreten musste. Also war am Ende genau das da, was gebraucht wurde. Ein klarer Sündenbock, an dem sich die Wut der Abteilung entzündete. Die Betriebsräte standen wie begossene Pudel da, völlig überrumpelt. Und Direktor Freudenberg konnte mit fester Hand wieder die Ordnung herstellen, die diesen Laden zusammenhält. Von dem bedauerlichen Unfall einmal abgesehen, hat es Spaß gemacht, alle dabei zu beobachten. Die Frau Schmidt-Paulsen und der Herr Wessel. Was für eine tragikomische Inszenierung sie doch geboten haben. Sie saßen da mit ihren großen Worten über Werte und Moral, während sie keine Ahnung hatten, was wirklich gespielt wurde. Frau Schmidt-Paulsen mit ihrem unermüdlichen Lamentieren über Gerechtigkeit und Chancengleichheit, als ob sie mehr wäre als eine moralische Staffage, die sich selbst applaudiert. Und Herr Wessel, dieser joviale Besserwisser, immer bereit, ihre Thesen mit einem halbherzigen »Das glaube ich auch« zu untermauern, sobald es ihm opportun erscheint. Ein echtes Traumpaar der Betriebsratsszene. Sie glauben wirklich, dass sie hier etwas verändern könnten. Dabei verstehen sie weder die Mechanik der Macht, noch die subtilen Fäden, die Vertrauenspersonen wie ich hier ziehen. Ihre ach so noble Ethikkommission wird am Ende nichts weiter sein als ein hübsches kleines Aushängeschild, das ihnen die Illusion gibt, wichtig zu sein, während längst dafür gesorgt wurde, dass ihre Ideen an den richtigen Stellen versanden. Ach, es ist ein echtes Vergnügen, in einem so vorhersehbaren Theater zu agieren.